Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 372 Android mit Superkräften. Kräften, yeah! Nicht schlecht. Bevor ich zu den ganzen Themen komme und Übersichten und so weiter, eins vorneweg, ich habe ein leicht anderes Format diesmal. Das heißt, es sind jetzt 96 Kilobit Sekunde Ogwarbis Format. Und die MP3-Datei dürfte auch etwas besser klingen, ja, falls ihr Probleme habt mit eurem Podcatcher oder sonst irgendwie, lasst es mich wissen, ja, also mehr Probleme als normalerweise, sagen wir mal so, ja, gibt immer noch Probleme. Da bin ich auch noch am Umstellen, aber das gibt's erst, wird's erst so Jahresende machen, aber wenn ihr mit der Datei Probleme habt, da spreche ich insbesondere die MP3-Nutzer an, denn dort wurde nicht nur die Bitrate erhöht und damit die Soundqualität verbessert, sondern es wurde auf ein komplett anderes Format umgestellt, nämlich es wird jetzt VBR-Format benutzt, statt vorher mit einer Constant Bitrate. Sollte normalerweise keine großen Probleme geben, aber falls ihr irgendwie die MP3-Datei jetzt nicht mehr nutzen könnt, lasst es mich mal wissen. Weiß zwar noch nicht genau, was ich dann da dagegen tun kann, weil die Dateien werden jetzt automatisch erzeugt, ja, aber zusammen werden wir da schon eine Lösung finden. So, jetzt komme ich zum Thema Übersicht, natürlich heute Android Oreo, was sonst, ja, das ist das große Thema. News gibt es auch wieder ein paar, Community war auch aktiv und eine App der Woche haben wir auch, ja, was will man denn mehr? Deswegen fange ich gleich an mit Android Oreo ist da, ja. Ganz klar präsentiert wurde das Ganze als Android mit Superkräften. Das neue Android-Maskottchen sieht auch richtig gut aus, ja, mit so einem Superman-Cape da hinten dran, ja. Natürlich Oreo, der Name ist raus, war abzusehen, habe ich ja gesagt, aber das Maskottchen hat auch tatsächlich den Oreo-Keks am Bauch, ja, und damit haben wir ein ganz neu designtes Android-Männchen, ja, da ist der Unterschied zu dem alten, ist fast so wie damals mit dem Honeycomb, ja, das war auch ganz anders und das ist irgendwie auch ganz anders, ja, also nicht schlecht, ja. Maskiert auch noch, ja, mit einer Maske kann man ganz klar erkennen, ja, weiße Maske. Super. So, bevor wir uns jetzt noch länger über das Maskottchen erhalten oder die Oreo-Kekse, die jetzt im Laufe der Zeit noch gemampft werden, bis endlich das Update kommt, da möchte ich jetzt gar nicht drauf rumreiten, aber das ist ein Problem. Das Update ist an die Leute bereits ausgeliefert worden, die Developer Preview installiert hatten. Dürften jetzt eigentlich schon alle dieses Update over the air bekommen haben. Und ja, alles als OTA. Und bei mir, trotz Pixel, ja, trotz Google Pixel, ist noch nicht angekommen. Ich klicke auch so alle paar Stunden auf Software Update, ja, weil das klappt ja beim Pixel. Ja, also, sobald es verfügbar ist, dann wird es auch tatsächlich dann installiert, wenn man da manuell sucht danach. Aber es ist leider bis jetzt noch nichts eingetroffen. Also noch ein bisschen warten. Ja, ich denke, dass es bis Ende des Monats, ist ja eigentlich schon Ende des Monats, Anfang September dann irgendwann ausgeliefert wird. Ich habe auch so das Gefühl, das normale Update-Datum ist ja für die Sicherheitsupdates ist ja immer so der 5. rum, ja, dann kann man noch ein paar Tage dazugeben, also sagen wir mal so zwischen 5. und 10. des Monats kommen die Sicherheitsupdates immer und ich denke, so lange wird es auch noch dauern, bis dieses Update jetzt ausgeliefert wird an die normalen Benutzer, damit es eben dann auch ja, zu dem gewohnten Termin quasi passiert. Kann ich mir vorstellen, ja. Ich wäre zwar froh, wenn es jetzt gleich kommt, ne, aber naja. Gut, also was ich euch deswegen darüber erzählen kann, ist natürlich das, was die Leute schon getestet haben, die das auch tatsächlich bekommen haben. Das, was ich im Internet auch gesehen habe, ja, ganz klar. Und das, was auch Google selbst schreibt. Und da sind ja auch ein paar sehr interessante Sachen dabei. Erstmal, im Prinzip weiß man ja schon alles. Also wenn ihr schon im Vorfeld euch mit den Developer-Previews auseinandergesetzt habt und so weiter, das sind keine Überraschungen mehr drin. Ja. Ist alles schon bekannt und von daher langweilig eigentlich. Ja. Aber es sind ein paar Sachen, auf die ich mich sehr freue, zum Beispiel dieses Picture-in-Picture-System, wo man also Apps quasi in einem kleinen Fenster über den anderen lagern kann. Ja. The Desktop is back! Ja, das heißt, man hat jetzt schon so dieses Fensterfeeling auf dem Smartphone. Haben die gut gemacht, dass es eben keinen Rahmen drumherum hat, sondern eben nur eben, ja, wie so ein kleines eingeblendetes Bildschirmchen. Deswegen Picture in Picture, so wie man es auch bei einem teuren Fernseher hat. Ja, geht jetzt. Vorteil ist natürlich, man kann dann entsprechend Sachen einblenden lassen, während man an einer anderen App arbeitet. Das ist vor allem, wenn man irgendwas abschreibt, von der einen oder anderen App überträgt. Ja, manchmal muss man das machen. Ja, nicht immer mit Copy and Paste. Ja, wenn es zum Beispiel Bilder sind. Ja, man hat zum Beispiel ein Bild von etwas gemacht, jetzt möchte man das eintragen irgendwo in einer App. Und dann, tja, hat man das Problem. Entweder muss man sich zwischenzeitlich auf ein Blatt Papier schreiben und dann übertragen, dass man nicht ständig hin und her wechseln muss, vor allem bei Formeln, muss man dann ständig hin und her schalten. Also das ist gut gemacht. Es gibt eine Sache, wo auch geändert wurde, und zwar die Sideload-Apps werden jetzt anders gehandhabt. Man muss jetzt also anders bestätigen und man wird auch immer wieder neu gefragt. Wenn da was nachgeladen wird beispielsweise. Man kann das allerdings dann auch sagen, für diese App nicht mehr fragen. Ja, das kann man tun. Das heißt, da wurde ja das noch ein bisschen angezogen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das wirklich gut finden soll, weil dadurch wird natürlich auch weiterhin erschwert, weil verunsichert die Leute, dass man sich Apps eben woanders holt, nicht vom Play Store oder beispielsweise von alternativen Stores wie F-Droid etc. Hinsichtlich dessen, dass Google mittlerweile eben nicht nur Malware rausschmeißt, sondern eben auch andere Apps, die irgendwie politischen Ungnade gefallen sind, ja, ist es natürlich schon ja, mit etwas Skepsis zu sehen, finde ich. Ja. Also das Sideloading von Apps sollte nicht schwerer werden. Wird es eigentlich auch nicht dadurch, jedenfalls nach allem, was ich bisher weiß. Aber der Benutzer wird halt zusätzlich nochmal verunsichert durch weitere Nachfragen. Ja. Ja, dann natürlich viele Sachen, die im Hintergrund passiert sind, Systemoptimierungen und so weiter, was ganz, ganz interessant sein dürfte und wo ich auch hier eine ganze Portion Skepsis am Laufen habe, das sind die sogenannten Background Limits. Ich bin deswegen skeptisch, weil schon dieser Dose Mode in der Vergangenheit für massive Probleme gesorgt hat. Bei Drittanbietern sogar heftig. Zum Beispiel war bei Huawei lange Zeit nicht möglich, bestimmte Chat-Apps überhaupt zu nutzen, weil die App wurde immer beendet im Hintergrund, so dass sie keine Nachrichten mehr empfangen konnte. Das hat auch für Allo gezählt übrigens. Also Leute mit einem Huawei-Gerät hatten massive Probleme. Durch das letzte Update ist es geändert worden. Ich denke mal, da wurde einfach Allo auf die Whitelist gesetzt im System. Heißt aber nicht, dass andere exotische Messenger beispielsweise dann eben immer noch ein Problem haben damit. Also da bin ich wirklich etwas skeptisch, weil ich will durchaus haben, dass einige Anwendungen kein Limit im Background haben. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Feature. Ich bin zwar felsenfest überzeugt davon, dass Niantic beispielsweise mit Google da irgendwas gemacht hat, dass zum Beispiel Pokémon Go im Hintergrund eben nicht abschaltet. Wenn ja, können die Leute jetzt ihr Pokémon Go Plus wegwerfen, weil es dann nämlich nicht mehr funktioniert, die Kilometer nicht mehr zählt, die Pokémons nicht mehr fangen kann und so weiter und so weiter. Aber ich denke, weil Niantic halt so eine große Firma ist, wird es gehen. Wie sieht es mit den anderen aus? Ja, mit den kleinen App-Anbietern. Da wird es mehr Angst und Bange. Wie werden zum Beispiel Apps gehandhabt, die nicht geupdatet wurden, also die eben nicht die neue APIs benutzen? Und das werden die allermeisten sein, die jetzt schon auf dem Markt sind, weil, ja, sorry, so ist es nun mal, die Entwickler hauen eine App auf den Markt, dann läuft die App eigentlich auch, wenn sie gut gemacht ist, ja, und man muss nicht für jede App ein Update machen. So, jetzt kommt hier dieses Android Oreo, schaltet die Background-Funktion ab und dann möglicherweise auch eben die Funktionen dieser App. Also da gibt es eine ganze Fülle von Apps, die eben im Hintergrund werkeln sollten. Und zwar mit Absicht sollten. Ja. Gut, dass vielleicht irgendwas gemacht werden muss in der Hinsicht, kann ich mir auch vorstellen. Denn wenn ich mir angucke, wie viele Notepad-Apps beispielsweise laufen und im Hintergrund aktiv bleiben, obwohl das noch nicht einmal gestartet wurde. Das wird gleich beim Start des Handys, wird im Hintergrund ein Daemon gestartet und bleibt dann immer aktiv. Solche Hintergrundtasks haben natürlich nichts zu suchen. Die sollten auch abgeschaltet werden. Ja? Sofern zum Beispiel es keine Erinnerungsfunktion hat, diese App. Na? Sind wir beim nächsten Thema. Also eine Fülle von Problemen, Fragen, die sich dann eben erst wieder im Laufe der Zeit aufklären lassen und möglicherweise auch lange Zeit dauert, bis die Probleme behoben sind. Wenn der Anbieter, also der App-Programmierer, der Entwickler da nicht aktiv was dagegen macht, dann sehe ich für manche Apps wirklich ein Problem. Die Limitierungen gelten auch für die Location-Abfrage und für die Wi-Fi-Scans. Ja. Damit sehe ich sogar Open-Source-Projekte in Gefahr. Wi-Fi-Scans zum Beispiel im Hintergrund besonders wichtig, wenn man Mapper laufen hat, zum Beispiel für OpenStreetMaps. Ja, die müssen einfach im Hintergrund laufen. Und zwar sowohl genaue GPS-Locations ziehen, als auch eben Wi-Fi-Scans machen. Ja. Schade. Sehr, sehr schade, dass da nicht noch mehr darüber bekannt ist. Ja. Jedenfalls die Ankündigung, dass der Weg, wie die Apps im Hintergrund laufen, also richtig geändert wurde. Und das wirft dann natürlich jede Menge Fragen auf. So, das müssen wir also im Auge behalten noch, was da passiert. Also ich habe hier jede Menge Apps, die im Hintergrund das so da weiterlaufen müssen. Ja. Und das sind auch sehr, sehr wichtig. Ohne das könnte ich mit meinem Smartphone nur noch die Hälfte machen. Also hoffe ich, dass da eine vernünftige Lösung implementiert wurde. Also ich werde nervös da, ganz klar. Wie ihr merkt. Fonts. Nachladbare Fonts. Endlich. Ja, das, was Samsung eigentlich schon Ewigkeiten hatte, schon auf meinem uralten P1000 Samsung-Tablet konnte man Fonts nachladen. Endlich geht es auch. Und das bedeutet auch, dass man zumindest mal grundsätzlich ohne Root die Möglichkeit haben wird, andere Emojis einzubinden. Ja? Downloadbare Emojis ist sehr, sehr, sehr, sehr, sehr wichtig. Ja? Dann kann ich nämlich auch diese furchtbaren neuen Android Oreo Icons wieder wegkriegen. Die will ich nicht, diese komplette Einheitskacke. Sorry, ich will die Plops haben. Und zwar am besten noch die Plops pre-KitKat. Ja, die möchte ich haben. So, zusätzlich die neuen Icons, die Emojis, die nicht da drin sind, ja, in den alten Fonts, die kann man ja dann ergänzen durch was weiß ich für welche, aber die normalen Smileys da will ich die Plops haben. Da bin ich richtig böse geworden, als ich gesehen habe, dass Android Oreo jetzt diese furchtbar hässlichen Smileys da implementiert. Und da sind wir aber auch schon bei den Sachen. Einigen ist es vollkommen egal. Einige finden die neuen schöner, einige finden die alten schöner. Und deswegen ist es gut, man lädt sich die hoch. Wenn man zum Beispiel viele iPhone-Freunde hat, ist vielleicht gut, wenn man ein iPhone-kompatibles Emoji-System hochlädt oder installiert. Das heißt, dass man dann in etwa die gleichen Smileys sieht, wie auch der Bekannte auf dem iPhone. Schon gibt es nämlich wieder Schwierigkeiten, Missverständnisse und so. Ja. Und ansonsten, wer Real Android hat und mag, der muss sich natürlich die Blobs herunterladen. Ne? Ganz klar. Gut. Also es gibt noch viel, viel mehr. Ja, sogar noch massiv wichtige Sache. Notification Dots ist da zum Beispiel sowas, wo man also quasi die Benachrichtigung nicht nur oben in der Leiste sehen kann, sondern wenn man auf die App tippt, ja, klappt ja jetzt auch bei einigen Apps so ein Menü auf, wo man verschiedene Sachen auswählen kann, da sieht man dann auch die Benachrichtigung von der jeweiligen App. Also das heißt, man kann jetzt bei einem entsprechenden App-Icon die eingegangenen Nachrichten abfragen. Und das ist ja auch nicht so schlecht. Ja? Finde ich sogar sehr, sehr interessant. Auch hier wird es natürlich wieder davon abhängen, wie die Entwickler das implementieren. Selbst Google hat es in der Vergangenheit mit diesem Longpress nicht richtig implementiert in allen Apps. Deswegen würde es mich wundern, wenn das alles so wunderbar hinhauen würde, aber zumindest ist das nichts Schlimmes, dann gibt es diese Funktion für die App einfach nicht und fertig. Das ist nicht so fragwürdig, wie das mit den Background-Limits ist. Ja. Entwickler werden die große Freude daran haben, da gibt es auch viele Änderungen, die implementiert wurden, neue APIs, die Java 8 Language APIs optimiert worden, bis zu zweifach schneller, also doppelt so schnell sollen die Sachen laufen. Da bin ich immer skeptisch, das muss ich erst mal in der Praxis zeigen. Ja. Neues Color-Profil wurde implementiert, auch das interessant für professionellere Anwendungen, ja, Video und Bildbearbeitung. White Color Profile nennt sich das Ganze. Im Einzelnen Adobe RGB, Pro-Foto RGB und DCI-P3 und andere. Ja, also immerhin auch da einen Schritt aufs Profilager zu, gar nicht schlecht. Ich finde Adaptive Icons super. Warum? Problem ist, habt ihr schon mal, wenn ihr viele Apps installiert hat, habt ihr dann schon mal geguckt in eurem App-Ordner. Manche Apps sind viereckig, manche Apps sind viereckig abgerundet, manche sind rund, manche sind, ja, naja, irgendwas so zwischendrin, ja, manche haben auch gar keine Umrandung. Also sprich, es ist ein Chaos. Ich habe hier sogar rechteckige Icons. Rechteckige Icons. Und selbst Google hält sich da nicht konsequent dran. Ja? Das ist nicht schön. Das sieht chaotisch aus. Chaotisch. Adaptive Icons könnte damit jetzt endlich Schluss machen. Nämlich, die Icons werden automatisch angepasst an die jeweiligen Systemvorgaben. Ja? Das heißt zum Beispiel, beim Pixel sind es ja die runden Icons. Damit sollen dann eben alle anderen Icons, auch wenn die gar nicht jetzt ursprünglich rund sind, eben dann rund gemacht werden, und zwar automatisch durch das System. Ja. Das gilt dann eben für die Icons im Launcher, für die Shortcuts, in den Settings, beim Sharing und. da überall soll eben dieses Adaptive Icons Anwendung finden. Und das finde ich mal richtig gut. Endlich einheitliche Icons. Anscheinend können ja die Entwickler sich einfach nicht an simple Vorgaben halten. Ja, da muss man schon dazu gezwungen werden wie Apple. Und dann kommt es eben zu solchen Sachen, dass weil das Icon eine Pixelreihe zu klein oder zu groß ist, wird die App abgelehnt. Ja. Das ist skurril, aber anscheinend müssen manche Entwickler wirklich dazu gezwungen werden, mit drakonischen Maßnahmen, dass sie es wenigstens ein Icon vernünftig machen. Ja. Ist schon traurig, aber Google geht hier wohl einen anderen Weg. Die sagen, ja, lass mal die Entwickler machen, wir machen das dann in der App. Ja. Oder wir machen das dann im Betriebssystem, weil die Developer kriegen es ja eh nicht auf die Reihe. Der Gerätehersteller legt es also fest. Der kann sagen, wir haben zum Beispiel viereckige mit abgerundeten Ecken, ja, oder wie Google Pixel eben runde. Und dann wird das eben automatisch umgeswitcht vom Betriebssystem her. Yo. Es gibt ja noch viele kleine Änderungen, aber die brauche ich, glaube ich, jetzt alle hier nicht vorzulesen. Ich werde natürlich, wenn das kommt, noch viele, viele, viele weitere Tests machen. Und vor allem dann auch die schwierigen Sachen, wie eben beispielsweise das mit diesen Background-Limits hier genau prüfen und skeptisch daran gehen. Ja, es ist komisch, ich war noch bei keinem Update so skeptisch wie bei Android Oreo. Nicht, weil neue Funktionen hinzukommen, das finde ich ja immer sehr, sehr schön. Aber weil eben bestehende Sachen wie eben mit dem Sideloading und mit diesen Background Limits da geändert werden, da bin ich noch recht skeptisch. Ich möchte nicht, dass es weiter erschwert wird für unabhängige Entwickler, für Android was zu machen, notfalls auch am Play Store vorbei. Deswegen ist das momentan eins der Updates, die mir am meisten Kopfzerbrechen noch bereiten. Und naja, vielleicht sehe ich die Sache ja anders, da wenn ich es dann bekommen habe. Gut, dann komme ich mal auch zu den News. Samsung Galaxy Note 8. Die Daten sind jetzt offiziell bestätigt. Zwar haben die eigentlich von den Gerüchten her schon vorher gestimmt, aber es ist immer schön, wenn man was Offizielles hat. Ausgeliefert wird erstmal Android 7.1.1 Nougat. War nicht anders zu erwarten. Android Oreo ist ja jetzt gerade rausgekommen. Ein 6,3 Zoll Super AMOLED Display mit 2960x1440. Ha, endlich wieder ein Phone mit einer gescheiten Bildschirmgröße. Genial. Ein Qualcomm Snapdragon 835 in den USA oder international ein Samsung Exynos 8895. Kurioserweise, der Speicher 64 GB in der US-Version, da lach ich mal für ein Profi-Gerät, ich weiß gar nicht, was da los ist, 128 GB oder 256 GB internationales Modell, also das, was auch bei uns kommt. Das finde ich wiederum äußerst gut. Expandable Storage, MicroSD-Karte bis 256 GB. RAM, 6 GB RAM, auch hier wurde nicht gegeizt. Übrigens, die 256 GB Version finde ich extrem gut, dass sie rauskommt. Nämlich, man muss ja auch eine Konkurrenz haben zu dem iPhone, denn beim iPhone gibt es ein Modell mit 256 GB Speicher und da hat sich wohl Samsung gedacht, also wir wollen ja nicht schlechter sein und zack. Ne? Also RAM 6 GB, wie gesagt, das ist top, finde ich super, ist zeitgemäß und heißt, dass die Apps auch in 2 Jahren wahrscheinlich noch gut funktionieren werden, die da rauskommen. Da hat man ein bisschen Luft nach oben und man nutzt auch den 32-Bit-Prozessor aus. 2 Kameras hinten, also eine Dual-Kamera. Einmal eine 12-Megapixel-Kamera mit einem 1,7 Fokus, Dual-Pixel-Autofokus und dann eine 12 Megapixel mit einem 2,4 Telefoto-Fokus. So hat man also quasi eine echte optische Vergrößerung einmal drin sozusagen. Ja? Und auch das ist eine schöne Sache und auch das ist natürlich, damit man sich nicht in einem großen iPhone verstecken muss, der das ebenfalls hat. Ne? Front-Facing-Kamera ist dann mit 8 Megapixel auch in Ordnung für die Selfie-Jäger. Sonstigen Sachen, Wi-Fi AC natürlich, MIMO ist dabei und Bluetooth 5.0 LE. Das finde ich auch ein wichtiges Zeichen. USB-C natürlich hat tatsächlich auch ein kabelloses Laden, wobei ich den ja blödsinnig finde, adaptives Laden eher, weil ein Kabel ist trotzdem noch an der PowerMat oder am QI-Gerät dran, aber man kann es eben aufladen und dass man Stecker reinsteckt, nur es dauert eben ein bisschen länger. 3300 mAh Akku, hoi. Da sage ich gleich noch was dazu. IP68 Rating, also das heißt, ja, man kann es als wasserdicht bezeichnen, aber jetzt tauchen würde ich trotzdem nicht damit. One-Touch Fingerprint Sensor, Iris-Scanner ist dran und das komische Samsung Knox. Und ja, gut, 195 Gramm, erstaunlich leicht für so ein Krisengerät, muss ich sagen. Das kommt aber auch daher, weil eben das Gerät selbst komplett eigentlich ein Display ist. Ja, wunderbar. Ja, 3300 mAh Akku, das dürfte wohl mit Abstand das technische Datum sein, das am umstrittensten ist. Das ist wenig für ein Display 6,3 Zoll. Da hoffe ich, dass sich Samsung was einfallen gelassen hat, um den Stromverbrauch zu reduzieren, ohne aber auch die Leistung zu reduzieren. Sonst haben wir nämlich ein Problem, dass bei Apps, die eben eine hohe Leistung anfordern, dass dann der Akku ruckzuck leer gesaugt ist. Aber ich kann es verstehen, warum Samsung das gemacht hat mit dem Akku, 3300 mAh nur. Die wollten keinen überdimensionierten Akku einbauen, um zu vermeiden, dass sich so ein Desaster wie beim Note 7 wiederholt. Denn eins ist klar, das darf nicht nochmal passieren. Es darf kein einziges Galaxy Note 8 jemals in Flammen aufgehen. Sonst wird Samsung nicht nur von den Leuten, die Leute sehen das eigentlich gar nicht so kritisch, aber die Behörden machen Samsung platt. Die USA versteht da keinen Spaß damit. Ja. Da kommen schon für weniger CEOs oder Vorstandsmitglieder ins Gefängnis für ein paar Jahre. Ja. Ich denke, dass so einen gewissen Skandal in Deutschland, deren, wo jetzt einige auf den Fahndungslisten stehen, ja, und einer ist ja jetzt auch verurteilt worden zu 40 Monaten Haft und $200.000 waren es, glaube ich, Geldstrafe. Also die machen da keinen Spaß. Und wenn Samsung meint, oder wenn Samsung nachgewiesen werden kann, dass diesmal wieder vermeidbar gewesen wäre, wenn was passiert, dann wandern da auch welche in den Bau. Ist zwar auch schon von Samsung einer im Bau, aber wegen was anderem, komme ich später nochmal dazu. Ja, so ist das. Schluss mit lustig. Ja? Deswegen kann ich es natürlich verstehen, dass Samsung da aufgepasst hat und lieber vielleicht ein paar Milliampere weniger im Akku hat, als dass sie hier versuchen, wieder einen großen Akku reinzuquetschen und der dann eben wegen Überhitzung wieder Probleme macht. Apropos Samsung, Bixby soll jetzt doch ein Standalone-Gerät bekommen, ja. Ich habe schon mal drüber gesprochen, dann wurde das aber von Samsung dementiert wiederum und jetzt wird es wieder quasi bestätigt, ja. Also es sieht so aus, als ob Samsung definitiv an einem Bixby-Lautsprecher arbeitet, als Konkurrenz zu Google Home, Amazon Echo. Apple hat ja den HomePod bereits schon offiziell angekündigt, dass der erscheinen wird. Und da ist es eigentlich nur logisch, dass Samsung das auch macht. Samsung hat eben das Problem mit den Daten. Die haben nicht genug Daten von den Kunden. Wie das dann funktionieren soll, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist das auch das Problem, dass Bixby momentan einfach nicht vom Fleck kommt und einfach so ein wie Vaporware ist. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Auf welcher Datengrundlage soll das Teil denn arbeiten? Ja. Einer der Samsung-Chefs wurde jetzt in Südkorea zu 5 Jahren Haft verurteilt wegen Bestechung. Also so langsam, ne? Also, wisst ihr, in anderen Ländern müssen die Firmenchefs auch noch gerade stehen, wenn sie Mist gebaut haben. Ja? Bei uns gibt es dann eine Politkonferenz und es wird Software-Updates vereinbart. Ja, das war's. Ja? In den USA und auch in anderen Ländern geht es nicht so einfach. Ja? Vielleicht wäre das hier auch gar nicht so schlecht, dann würden wir auch nicht mit solchen Sachen abgespeist werden, ja, sondern könnten dann auch entsprechend hoffen, dass sich da was wirklich tut, ja, und nicht nur Kosmetik gemacht wird. Weil vielleicht die Kanzlerin so ein Fan von der Industriebranche ist. Ja. Tut mir leid. Ich habe da kein Erbarmen. Wer Mist baut, ja, muss dafür gerade stehen. Koste es, was es wolle. Mir egal. Sorry. Kenne ich nix. Ja. Knallhart. Ja, so ist es. Wie mein Lehrer immer gesagt hat. Ja, draußen in der Wirtschaft, ja, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja. Da geht's knallhart. Ja, knallhart. Einmal. Ja, daneben und seid draußen. Ja. Ja, da gab es aber auch noch nicht diesen Skandal. Ne? Also, so ganz so ist es dann doch nicht. Aber es wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wegen einem Bestechungsskandal ist der jetzt tatsächlich 5 Jahre in Haft gekommen. Das ist ganz schön heftig, muss ich sagen. Der Mann hat, wie heißt der nochmal, Park, heißt der mit Nachnamen tatsächlich, ja, Lee Park oder sowas, 6,4 Millionen Dollar in Bestechungsgelder hat das, nein, ich hab das eben durcheinander gebracht, sorry, Park ist nicht derjenigen, der da verurteilt worden ist, sondern das war wohl offenbar derjenige, der die Gelder bekommen hat von, das war ein Präsident in Südkorea, Park Geun-hye heißt der, glaube ich, genau. Und ja, der Samsung-Chef, das ist jetzt halt aufgeflogen, weil der auch da abgesetzt wurde und jetzt, wird sich da zeigen, ne, ob es da noch mehr gibt. Es sind noch mehr angeklagt, aber er zählt da wohl als Kopf davon. Möglicherweise sieht da dann das Gericht nach weiteren Verfolgungen gegen weitere Samsung-Mitarbeiter ab. Mal sehen. Ja, so ist das. Ich meine, fürs operative Geschäft hat das normalerweise keine Auswirkungen. Ich wollte es zwar mal sagen, aber das soll nicht heißen, dass man jetzt Samsung wegen irgendwas, wegen diesen Sachen hier zumindest mal ans Bein pinkeln sollte. Das mit diesen Bestechungsgeldern ist natürlich eine unschöne Geschichte und man weiß natürlich nicht, was dadurch Samsung eben für Vorteile bekommen hat. Ja? Ja, Samsung bleibt trotzdem noch ein Samsung. Ja, egal, ob da jetzt einer von den Chefs weg ist oder nicht. Essential Phone. Tja, ist jetzt ausgeliefert. Ja, wird ausgeliefert, ist tatsächlich. Einige Leute haben es schon bekommen. Und Mr. Mobile hat einen schönen, aber auch kritischen Review gemacht von dem Essential Phone. Deswegen kann ich das euch empfehlen, da mal zu schauen. Ja, Essential Phone Review von Mr. Mobile. Ich habe ihn verlinkt, bleibt auch verlinkt. damit ihr das mal sehen könnt. Ich finde, er hat das ganz gut abgewogen und hat sich auch was getraut. Vorsicht vor Billigassistenten. Tja, nachdem ja jetzt hier Amazon, Google und alle haben ihr kleines Kästchen, ja, dann tauchen eben auch mal andere auf mit No-Name-Produkten oder so und die haben aber auch einen persönlichen Assistenten. Ja, und dann, eigentlich sollte einem der gesunde Menschenverstand sagen, dass das nichts werden kann, ja, eben weil die ja die Daten nicht haben. Zusätzlich werden aber trotzdem Daten gesammelt. Und da muss man natürlich aufpassen, welche Firma bekommt die Daten, ne, und so weiter und so weiter. Manche gehen auch einen anderen Weg, die nutzen zum Beispiel Alexa. Ja, Alexa ist eine relativ offene Plattform und so macht es zum Beispiel so Phobot, ich nenne das jetzt einmal Phobot, ja, ich weiß nicht, ob das Wobot oder Phobot, egal, Phobot, ja. Die haben nämlich auch so ein Gerät rausgebracht, das so, ja, also so etwa so ein Echo Dot sein soll. Mit einem Display, dann, oh, Display, genial. Aber man sieht eigentlich, spätestens wenn man die Rückseite anguckt, sieht man, dass das Teil Plastik-Fantastik ist, ja, billig. Das Display zeigt eigentlich nur das Datum an und, der Rest ist relativ grottig. Der Lautsprecher ist furchtbar. Dabei müsste es gar nicht sein. Durch die Alexa API könnte das Teil mindestens so gut sein wie Alexa. Also wie dieses Amazon Echo Dot. Ja. Aber ja, es muss halt billig sein und deswegen gibt es eben diese Probleme. Ja. Der Preis ist aber trotzdem nicht so billig, dass man das jetzt unbedingt machen muss und hier diese Qualitätseinbußen entgegennehmen muss. Ja. So viel günstiger ist es nicht. Ich glaube, das kostet so um die $40, also $39. Und der Amazon Echo Dot gibt es ja, glaube ich, für 59, wenn ich es richtig weiß. Also, ja. Naja, wenn da noch Steuern und alles dabei sind, kommen wir hier auf 50, ne? Wenn man es importiert. Naja, also ich würde einfach davon absehen und mir dann lieber das Original holen. Und klar, für die Assistenten, die sich Assistenten schimpfen, glaubt mir, ich kann euch sagen, auf AliExpress und so weiter sind teilweise persönliche Assistenten zu kaufen, dass ich weiß nicht, wo die den Namen her haben. Also da ist Eliza noch besser. Ja. Also diese Software, die es da mal gab, die einfach keinen Sinn gemacht hat. Und ja, also, nee, tut mir leid. Da bin ich kein Fan davon, weil eins ist klar, hinter so einem Assistenten muss eine Riesenfirma stehen. Es ist, vielleicht ist sowas, KI, das erste Mal etwas, wo man sagen kann, kleine Firmen haben einfach keine Chance bei sowas. Es geht einfach nicht. Da muss man die unglaubliche Wucht und Power haben von einem Megakonzern, damit man da eben genug Daten zusammenkratzen kann, damit es überhaupt funktioniert. Ja? Und ist nun mal so. Ja? Wenn ich eine persönliche Assistentin brauche, ja, und ich hole mir einen Student von irgendwo, der mich noch nie gesehen hat und der überhaupt gar nichts weiß von mir, der kann mir höchstens einen Kaffee kochen, mehr geht nicht. Ja? Da kann man nicht helfen. Ja? Und so ungefähr ist es auch mit den digitalen Assistenten. Die müssen einen in- und auswendig kennen. Ja? Die müssen wissen, was man tut, noch bevor man selbst weiß, dass man es tut. Und das ist kein Witz, das ist wirklich so. Ja? Das macht einen guten Assistenten aus. Ja? Google ist ja auf dem richtigen Weg, die haben ja schon früh genug angefangen mit dem Google Now, der mir zum Beispiel auch gesagt hat, dass ich heute wahrscheinlich Stau habe, wenn ich jetzt gleich zur dorthin fahre, wo ich eben regelmäßig dorthin fahre. Ja? Merkt sich das, weiß es und sagt mir dann schon zum Beispiel, dass ich jetzt, falls ich dorthin muss, jetzt aber langsam losfahren muss, weil nämlich noch Stau ist. Hm? Und das ist einfach unbezahlbar, sowas. Wenn man das einmal sich dran gewöhnt hat, ja, das ist der Wahnsinn. Das ist wie wenn man seinen eigenen Butler hat. Ja, genau. Gut, also deswegen Warnung, Finger weg, einfach von diesen Billigassistenten. Kriegt man einfach nichts Gescheites dafür. Samsung ist weit voraus im Android-Bereich. Ja, schon wieder Samsung heute. Das ist voll Samsung heute, verkaufsmäßig gesehen. Ja. Android Central schreibt sogar, dass Samsung auf einem anderen Level ist, ja, als Rest der Android-Branche und dass die sich eigentlich nur noch um eines kümmern müssen, um den Konkurrenten Apple. Sonst nichts. Ja. Es sind die klare Nummer zwei also von den einzelnen Firmen. Ja, natürlich ist die Übermacht an Android-Geräten geradezu. Da tut mir Apple gerade schon zu leid, wenn ich sehe, was die in Marktanteil mittlerweile haben. Ja, das ist wirklich echt traurig, ja. Tut mir echt leid für die. Und das meine ich ganz ernst, tut mir echt leid, ja. Aber teilweise sind es über 80% Marktanteil. Und aber so vom Kuchen her, also von diesen 18, 17, 18%, die Apple eben hat, ja. Das muss man da sehen. 17, 18% Marktanteil eine Firma. Und nicht etwa alle Android-Geräte zusammen. Und da kann eigentlich nur noch Samsung in dem Bereich mit eintauchen. Da die liefern die Schlachten da mit iPhones auf bestimmten Märkten haben, ist nämlich Samsung, die 20% Marktanteil haben. Ja. Und der Rest wird von allen anderen Firmen inklusive Apple, ja, dann unter sich aufgeteilt. Also das ist schon heftigst. Und von daher kann man sagen, das ist auch das, was eben Android Central damit sagen will, dass die sich deutlich abgesetzt haben von den anderen Android-Smartphones und die nur noch als Konkurrent eigentlich nur noch Apple haben und die anderen Android-Geräte davon keine Rolle mehr spielen. Und das ist auch eine Gefahr, meiner Meinung nach. Ja. Weil Samsung im Prinzip, und das haben die auch schon in der Vergangenheit demonstriert, machen kann, was sie wollen. Ja, wenn Google sagt, ja, hier neue Designrichtlinie oder hier neue Tastenrichtlinie, ja, keine Hardware-Tasten mehr, alles bitte Software, damit es einheitliche Benutzerführung gibt, dann sagt Samsung, ne, Schulterzucken und also was eine einheitliche Benutzerführung ist, bestimmen wir, weil wir den größten Anteil am Markt haben und wenn wir sagen, da kommt ein Hardware-Button hin, dann kommt hier ein Hardware-Button hin und fertig. Ja. Und dann ist es halt eben gerade umgekehrt, dann sind die Leute eben gewohnt, dass dort ein Hardware-Button ist. Und tja, also ihr seht schon, Google hat nicht mehr die Kontrolle über Android dank solcher großen Firmen wie Samsung, oder beziehungsweise dank Samsung, weil es gibt ja nur eine, die so mächtig ist. Ja? Und was die machen, das wird dann aber auch von anderen Herstellern gemacht. Das heißt, wenn die sagen, wir machen einen Hardware-Button und Google sagt, nee, keine Hardware-Buttons mehr, dann sagen die anderen Hersteller, ja, aber Samsung hat einen Hardware-Button, wir brauchen auch einen Hardware-Button, damit wir so wie Samsung sind. Schlimm, ne? Ist deprimierend auch. Ich denke, bei Google haben da einige Verantwortlichen auch schon vor Zorn ja, ein paar neue Wände gebraucht, weil sie mit dem Kopf dagegen gerannt sind. Aber so wird das Spiel eben gespielt. Ne? Und Samsung hat eben am Anfang sehr stark zugelegt und hat jetzt eben den Android-Markt unter Kontrolle, wenn man so will. Ne? Was kann man tun? Als User natürlich nur alternative Geräte kaufen. Aber ich sag's gleich dazu. Ich kaufe immer das Gerät, das am besten ist. Ist mir vollkommen egal, welche Firma das ist. Es muss einfach nur für mich das Beste sein. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Ich denke, damit ist man auch gut beraten, weil letztendlich benutzt man selbst das Gerät und man selbst entscheidet dann, wer sich durch ideologische Sachen leiten lässt und ein Gerät nach ideologischen Vorstellungen nimmt, der ist schlecht beraten. Der schadet sich selbst damit. Der hat vielleicht zwar ein gutes Gefühl, dass er die und die Firma ganz, ganz toll findet, solange bis die und die Firma irgendwas macht, wo einem gar nicht mehr gefällt, dann ist das ganze Kartenhaus zusammengebrochen. Habe ich auch schon Lehrgeld gezahlt. Ja. Und also nicht auf eine Firma festlegen, nicht auf irgendwelche Ideologien festlegen, sondern einfach auf das festlegen, was man braucht, was man selbst am besten findet. Ja. Technischen Daten ist zum Beispiel immer ein guter Berater, ja, Haptik, Verarbeitungsqualität etc., die Oberfläche. Ja. Für mich zum Beispiel muss es eine Oberfläche sein, die so nah wie möglich am Stock Android ist, beziehungsweise eben auch Stock Android ist. Ja. Ich bin da nur bereit, nur wenig Kompromisse einzugehen in der Hinsicht. Und die Updates müssen fließen bei mir. Ja, ganz klar. Ansonsten, ja, hat natürlich jeder seine anderen Vorstellungen. Wenn jemand unbedingt einen Hardware-Button will, oder Samsung, ne? Oder eben die anderen, die nachmachen. Das ist immer so. Ja. Gut. Aber wir wissen ja, ne, alles, wenn die Welt so rational wäre, wäre ja alles okay, wäre alles wunderbar. Ne? Aber wir wissen ja alle, ist nicht so. Ne? Die einen kaufen ein Gerät nur, weil ein Apfel drauf ist, die anderen kaufen ein Gerät, weil das ein Samsung ist. Ja, und wiederum andere kaufen ein Gerät nicht, weil es zum Beispiel von der und der Firma ist, obwohl es vielleicht das beste Gerät ist auf dem Markt. Nee, best ist halt immer das Beste ist halt immer das, was man selbst als Bestes empfindet. Und wenn einem etwas unsympathisch ist, dann ist auf einmal das Beste eben nicht mehr das Beste. Ne? Es darf nicht sein, ja. I want to believe. Ne? Die Macht der Vorstellung ist wirklich phänomenal genial bei den Menschen, ja? Aber auch wirklich angsteinflößend. Ja? Wie man sich manchmal Sachen schönreden kann, wo es eigentlich nichts zu schönreden gibt. Überhaupt nichts. Naja. Gut, bevor ich jetzt hier in Philosophie hier komplett abdrifte und vielleicht auch noch auf die Idee komme, einen Philosophie-Netcast zu machen, ja. This Week in Philosophy oder sowas. Nein, das kriege ich wieder Ärger mit anderen. Komme ich jetzt mal weiter, mache ich jetzt weiter zu einem Gerät, wo ich eigentlich hier mit meinen Überlegungen, Innovation, ne, endlich mal Innovation, genau hier auf ein Gerät stoße, wo ich sage, ja, das ist mal wieder Innovation. Ich habe mich ja schon mal drüber aufgeregt, alles sieht gleich aus, alles ist gleich. Viereckiger Kasten, ja. Also eigentlich ist die ganze Smartphone-Szene ist schon so langweilig geworden, dass die Begeisterung immer weiter abebbt. Ja. Vorher hatte ich, oh, genial, das neue Gerät, oh, Wahnsinn, ja, oh, Formfaktor und überhaupt, oh, das ist alles kann. Und heutzutage, naja, das kann das, was alle anderen auch können und sieht auch genauso aus wie alle anderen und man kann es draußen nicht mehr erkennen, ist es jetzt ein Pixel oder ist es ein Samsung, nur wenn man dann unten guckt, ah, da ist kein Hardware-Button dran, das könnte ein Pixel sein, ja. Sprich, es sehen alle gleich aus. Ja. Wenn dann noch ein Case außenrum ist oder eine Silikonschale oder so, ist sowieso alles vorbei, dann ist alles das Gleiche. Ja, super. Und dann gibt es eben auch Firmen, die sind genau deswegen, weil sie nicht gleich sind, aber auch mit wenig Marktchancen ausgestattet. Ist halt mal so. Ne? Man hat ja auch nichts zu verlieren, ne? Wenn man so ein Samsung-Chef ist, warum sollte man etwas ändern, was das meistverkaufte Android-Smartphone ist? Ja, klar, dass dann das nächste genauso aussieht oder fast genauso, nur minimale Änderungen habt, damit die Leute ja nicht vergrault werden. Ja, stellt euch mal vor, das nächste Note wäre dreieckig. Ja, jetzt mal von Sinn und Unsinn abgesehen, aber nur mal angenommen, ja, dann würden die Leute von Scharen weglaufen von Samsung, weil sie eben nicht das Samsung bekommen, das sie erwartet haben. Also. Neue kleine Firmen können aber machen, was sie wollen. Zum Beispiel das Yota Phone 3. Das ist mal wieder seit Jahren eine Innovation, die ich besonders cool finde. Die haben ja schon öfters mit diesen E-Ink-Displays rumhantiert und jetzt haben die ein neues Gerät rausgebracht mit rückseitigem E-Ink-Display. Der Vorteil ist ganz einfach da, man hat vorne ganz normalen LCD-Display, wo eben schnelle Bewegungen und so weiter ganz klar im Vorteil sind. E-Ink kann da bei weitem nicht das Wasser reichen, ganz klar. Hinten hat man aber etwas, wo man super gut gestochen scharf und auch unter vollem Sonnenlicht ohne Probleme lesen kann. Ja? Das E-Ink-Display. So ist es. Sonnenlicht, ja, kein Thema. Gestochen scharf, flimmert nicht, weil das nicht aufgebaut werden muss. Da gibt es keine Refresh-Rate bei dem Teil. Ja. Da ist das Bild und da kann das auch ruhig mal ein bisschen dauern bei solchen Anwendungen wie Lesen. Ja. Und dann wird das Bild neu aufgebaut und dann ist es angebrannt. Und es braucht keinen Akku. Das ist besonders wichtig. Ist das Bild erstmal aufgebaut auf einem E-Ink, ja, braucht man zum Versorgen keinen Strom mehr. Das Bild bleibt trotzdem auf dem Bildschirm drauf. Natürlich wird es optimiert, ja, ganz klar, aber wenn dann eben das Display nur alle paar Sekunden zum Beispiel oder alle Sekunden refreshed werden muss, statt 60 Mal in der Sekunde, könnt ihr euch vorstellen, wie viel Stromersparnis das gibt. Ne? Das heißt, man hat hinten ein Display, das immer an ist. Das muss aber auch nicht nur zum Lesen sein. Das kann auch andere Sachen sein. Zum Beispiel die Uhrzeit. Minutenweise wird ja dann nur der Bildschirm geändert. Oder zum Beispiel Nachrichtenticker eingeblendet. Ja? Aktuelle Nachrichten oder Tweets. Ja? Und so weiter. Also Statusinformationen, Informationen, wo man auch ganz normal liest und nicht nur einfach jetzt hier durchscrollt. Ne? Und vorne hat man dann eben ein normales AMOLED-Display mit 5,5 Zoll Format und HD-Auflösung, wo man eben den Rest vom Handy ganz normal benutzen kann. Das ist Innovation, muss ich sagen. Und das finde ich super gut. Das hätte ich super gern und würde das auch sofort kaufen. Vorne ein 5,5 Zoll AMOLED, hinten 5,2 Zoll E-Ink-Display, schwarz-weiß, mit Graustufen. Ja, und das wäre der absolute Hammer, finde ich. Aber das Problem ist, ich komme noch weiter. Ja, also es hat einen Snapdragon 625, ist damit zwar jetzt nicht gerade das schnellste, aber habe ja letzte Woche schon gesagt, die neuen Snapdragon-Prozessoren sind gar nicht so schlecht. Von daher, die 625 sind durchaus recht gut. 8-Kern-GPU, 4 GB RAM-Speicher, muss man mal vorstellen, das Teil 4 GB RAM, Wahnsinn, ne? Könnte man so gar nicht erwarten, ja, bei so einem unbekannten Hersteller. Ja, aber die haben wohl auch die Zeichen der Zeit erkannt. Eine Kamera Front-Facing mit 12 Megapixel und 13 Megapixel auf der Rückseite, Dual-LED-Flash und USB-C-Anschluss, Dual-SIM unterstützen und ein Akku so groß wie der vom Note 8, nämlich 3300 mAh. Also insgesamt ein ganz gutes Gerät. Ja. Kommt mit Android 7.1.1. Es wird Jota OS als Oberfläche genutzt, ja, und 64 GB Speicher gibt es und eine Version mit 128 GB Speicher. Die 64 GB Speicher kostet tatsächlich nur 308 Euro, die mit 128 GB sogar nur 400 Euro, ja, Wahnsinn, irre. Ab 5. September kann das bestellt werden, aber, jetzt kommt das Riesen-Aber, in China. China. Ob das jemals für uns erhältlich ist, ist die Frage. Weiß auch nicht, wie es da mit den LTE-Bändern aussieht, Vodafone 3, ne? Aber ich würde es mir wirklich wünschen, dass es auch in Deutschland rauskäme. Ich glaube, ich würde mir das holen. Also wenn das offiziell rauskommt und auch die LTE-Bänder unterstützt bei uns, ich glaube, ich würde mir so ein Teil mal holen. Ja, weil ich finde, das und da kommt wieder dieses Kribbeln auf bei mir, ja, dieses Innovationskribbeln, sag ich mal, ja, das ist was Neues, zwei Displays an einem Handy, wo man auch tatsächlich was mit anfangen kann, always on, ohne auch nur den geringsten Akku-Zusatzverbrauch, wie genial ist denn das? Haben will einfach nur, ja. Und ich kann nur hoffen, dass sich da ein Vertrieb findet für das Teil. Wobei ich wenig Hoffnung habe, dass da was kommt. Die anderen Jota-Phones wurden ja auch bei uns nicht wirklich vermarktet. Und schade. Gut, dann Sailfish OS. Es gibt noch ein Lebenszeichen von Sailfish OS. Ja, nur ganz kurz, es wird eine Version geben für das Sony Xperia X. Ja, es ist also noch nicht tot. Ich würde mir wünschen, dass das Sailfish OS vielleicht aber auch zu anderen Geräten noch kommt. Aber das ist halt alles sehr, sehr langwierige Geschichte, bis die das umgesetzt haben auf ein Android-Smartphone, kommt schon das nächste Modell raus und es ist halt eben leider ein großes Problem, wenn eine kleine Firma so ein Smartphone-OS machen will, selbst wenn es meiner Meinung nach eins von den besten überhaupt ist. Aber was soll's, ja, kann man nichts machen. Ja, ich habe noch eine Online-Storage-Alternative. Letzte Woche habe ich ja schon mal gesagt, den Test weg von Google, ja, lief problemlos und ich will euch nicht vorenthalten. Ich habe da eine gute Alternative gefunden zu dem Google Drive. Und zwar, also nicht für alle Anwendungen geeignet, aber für die meisten, was man eben mit Online-Speicher macht. Mega. Mega, richtig. Die Online-Storage-Alternative hat eine ganz gute App, alles verschlüsselt, wunderbar. Ein Chatline ist auch noch integriert, nicht, dass es irgendwie jetzt ein Argument sein soll. Aber die Anbindung ist recht gut, recht fix. Und die App fühlt sich auch sehr durchdacht an. Der Speicher ist schnell, die Übertragungsgeschwindigkeit ist schnell. Und der ist kompatibel auch mit einigen File-Managern, wie zum Beispiel den ES-File-Manager. Ja, bei dem kann man das direkt einbinden, mega, ohne die App zu installieren. Ja, aber die App ist wirklich gut. Und mit dieser App kann man auch dann von allen möglichen anderen Apps quasi auf den Online-Speicher was ablegen, also Sharing direkt über die App, und das ist riesig. Ja? Also jede App fast, mit der man was sharen kann, kann dann das Dokument oder irgendwas ablegen auf den Mega Online-Speicher. Richtig gut gemacht, funktioniert alles wunderbar. 50 GB kostenlos. Ja? Weitere kostenpflichtige Angebote gibt es da natürlich, 100 GB, 250 GB, 500 GB und so. Ja? Klar. So, jetzt komme ich nochmal zur Community. Muss mich ein bisschen sputen, aber ich glaube, das geht hin. Und ewig das Thema natürlich Allo. Ganz klar. Der Alexander schreibt, für mich ist der Allo Web Client völlig uninteressant und wird mich auch nicht mehr dazu bringen, Allo zu benutzen. Das Problem, dass Allo an eine einzige Telefonnummer gebunden ist und nicht an das Google-Konto, besteht weiterhin. Damit kann man Allo also nur auf einem Gerät benutzen, beziehungsweise über den Web-Client fernsteuern. Das ist falsch, aber okay, erstmal lasse ich das so stehen. Hangouts hat es meiner Ansicht nach viel besser gemacht. Dort konnte ich von jedem Smartphone gleichzeitig mit dem gleichen Account Nachrichten senden und empfangen, zusätzlich komplett unabhängig vom Handy auch Webclients oder Chrome-Apps nutzen. Ich habe, als Allo angekündigt wurde und somit das Ende von Hangouts eingeleitet wurde, von Hangouts zu WhatsApp gewechselt. Damit bin ich nicht voll zufrieden, vor allem wegen der Telefonnummerbindung. Aha. Aber dafür erreiche ich wirklich jeden meiner Kontakte damit. Mit Allo würde ich keinen einzigen Kontakt erreichen können. Dazu kommt, dass bei WhatsApp alle Nachrichten voll verschlüsselt sind, ohne dass man erst einen verschlüsselten Chat starten muss. WhatsApp bleibt also weiterhin der Messenger meiner Wahl, trotz gewisser Nachteile, die aber durch Allo auch nicht gelöst werden könnten. Ja. Gut, ich sag mal so, du hast jetzt WhatsApp, das genau die Funktion hat oder genau dasselbe System hat wie Allo, sagst aber Allo ist schlechter, weil eben nicht genug Leute dort sind. So, damit sind wir wieder bei dem einzigen Punkt, es sind nicht genug Leute dort. Ansonsten hat Allo alles richtig gemacht. So hat es WhatsApp auch gemacht und es funktioniert. Die Telefonnummerbindung funktioniert. Niemand installiert sich, ich habe schon mal gesagt, niemand von den Normalos installiert sich eine App, wo man irgendwo sich noch anmelden muss oder wo man seine Kontakte manuell eintragen muss. Da muss man die App installieren und da macht es bing, bing, bing, bing, bing und dann sind die Kontakte da. Ja? So ist es nun mal, sorry. Ja? Und von daher war die Umstellung auf die Telefonnummer korrekt. Das hat auch was mit Sicherheit zu tun. Ja, damit eben der Account bzw. dieser Chat nicht zu leicht infiltriert werden kann. Klar, die Verschlüsselung ist natürlich eine Geschichte. Du kannst einen Incognito-Chat ja aufmachen. Ja. Bei diesem Ding, ja, bei Allo kannst du ja einen Incognito-Chat aufmachen und damit eben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen. Da kann man aber den Assistenten nicht benutzen und das ist eben etwas, was WhatsApp eben auch nicht hat. Der Assistent, der hat bei mir in den Chats, wenn man es eben nutzt, auch viele positive Ergänzungen reingebracht. Ja. Und von daher ist das in Ordnung. Ja, aber wie gesagt, jeder kann den Messenger nutzen, den er möchte. Aber ja, dann nimmt man einfach die Klasse, beziehungsweise die Masse oder die Klasse. Ja, vielleicht beim Messenger ist es nicht schlecht, die Masse anzusprechen. Das hat ja Google auch probiert. Aber ob es dann klappt oder nicht, hängt eben von den Leuten ab, die dann eben sagen, ja, das nutze ich oder das nutze ich nicht. Ich habe gesagt, ich nutze Allo und jetzt haben meine Bekannten, meine Freunde, alle Allo in Benutzung. Ganz einfach. So geht es. Ja? Bing. So, nächstes. Google Home. Englisch oder Schrott? So sieht's aus. Das ist ein Problem. Auch hier schreibt Alexander, Google Home, ich kann meinen USA-importierten Home seit dem deutschen Erscheinungsdatum zwar auch auf Deutsch umstellen, aber solange der Funktionsumfang so eingeschränkt ist, lasse ich ihn lieber auf Englisch stehen. Ein wichtiges Feature für mich funktioniert nämlich auf Deutsch nicht. Hey Google, play White Noise. Oh, jetzt habe ich Hey Google gesagt. Sorry. Play White Noise. Ja. Spielt im Englischen für eine Stunde ein weißes Rauschen ab. Ja. Alternativ gehen auch Forest Sounds, Ocean Sounds und so weiter. Das nutze ich jeden Tag als Einschlafhilfe. Im Deutschen funktioniert es aber nicht oder zumindest weiß ich nicht wie. Erstmal danke Alexander für diesen Hinweis. Ich habe da nämlich gar nicht dran gedacht, dass das geht mit diesem White Noise. Also das White Noise ist zwar nichts für mich, aber Forest Sounds und Ocean Sounds, das wird auf jeden Fall bei mir auch des Öfteren jetzt zum Tragen kommen. Ich habe, wie gesagt, ich wusste nicht, dass das funktioniert. Finde ich super genial. Aber es ist schon frappierend, wie viel Unterschied es momentan gibt zwischen Deutsch und Englisch. Und das kann ich mir auch nicht mehr erklären mit irgendwelcher Spracherkennung oder Ähnliches. Und ich frage mich, was los ist bei Google, warum überhaupt eine solche Unterscheidung gemacht werden wird. Fast alle Funktionen könnten ohne Probleme auch auf Deutsch funktionieren. Aber, es geht nicht. Und deswegen, ja, momentan, entweder stellt ihr euren Google Home auf Englisch oder ihr habt nur ein Schrottteil da stehen, das gar nichts kann. Sorry. Im Moment noch. Ich hoffe, es wird besser. So, nächstes, Kritik an Smartphone-Systemen. Naja. Wo war das? Genau. David schreibt, hello again, also lieber Rio. Hey, Rio, falsch geschrieben, ja. Nicht IO. Da hat man wieder die Worterkennung, ja, was gemacht bestimmt. Auch Apples iOS 11 wurde von etlichen YouTubern schon auseinandergepflückt. Alles ist bekannt, ebenfalls Android O. Dafür gibt es die Beta-Version Developer und Public. Was Google Home anbelangt, haben sich viele bestimmt nicht vorgestellt. Da hat meiner Meinung nach Amazon einen viel besseren Start hingehauen. So, jetzt heißt es für mich Urlaub und zwar ganze 3 Wochen. Ja, wow, ne? Ich werde natürlich nicht in der Türkei Urlaub machen, auch wenn viele türkische Bewohner darunter leiden. Nee, ich bin in Frankreich. In diesem Sinne wünsche ich euch Gelassenheit und eine gute Zeit. Ja, dir natürlich auch. Ach, komm, PS werden natürlich versuchen, den Ancaster zu hören. Ja. Erstmal, ne? Schönen Urlaub. Ich hoffe, die Zeit in Frankreich ist schön. Ich liebe Frankreich, ja. Also wirklich ganz, ganz toll. Ich bin dort auch öfters, aber nicht Urlaub, sondern einfach so. Ne? also das mit dem Apple iOS 11, ja klar, Kritik gibt es natürlich überall, aber es ist einfach die Masse, ja, was bekannt ist und so weiter. Außerdem muss ich auch sagen, dass es bei Apple halt mehr oder minder Gerüchte sind, Und auch einige Leaks von Developern, die eben dann auch was riskieren, denn es ist nämlich verboten, davon irgendwelche Tests oder Features oder sonst irgendwas rauszugeben. Während bei Google natürlich Gott in die Welt alles runterladen kann, auseinanderpflücken kann. Und von daher weiß man eben nicht genau, was los ist bei Apple, aber sehr wohl bei Google. Und vor allem auch die Zeitspanne, in der man das weiß, ist schon wesentlich höher, während die Public Betas bei Apple, da ist eigentlich schon die Bär geschält, ja. Ist hier bei Google, da weiß man ja jetzt schon wieder, was beim nächsten Android vermutlich drin sein wird. Von daher finde ich das ein bisschen schade. Ja. Aber wie gesagt, ich tue das auch konsequent als Ausblenden. Ich lasse mir die Vorfreude nicht nehmen. Und oftmals ist es so, dass die Sachen in diesen Preview-Versionen ja auch ganz anders sind, wie dann letztendlich in der Endversion davon. Und gerade bei den frühen Versionen, zwar gegen Ende ändert sich da nicht mehr viel. Aber wenn ich am Anfang, wenn da eine Funktion drin ist, die dann im Laufe die mir sehr, sehr gut gefällt, und die wird im Laufe des Prozesses gestrichen, was auch schon mal passiert ist, dann werde ich richtig sauer und das Betriebssystem ist für mich für ein, ne, Hintern. Nein, manchmal ist Unwissenheit einfach auch ein Segen. Ich weiß nicht, was Google zusammengestrichen hat, dann brauche ich mir auch nicht drüber aufzuregen. Ja. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Haha. Ne? Tja, gut, damit komme ich dann auch langsam zum Schluss, beziehungsweise zur App der Woche, von dem ich garantiert kein Video einstellen werde, ja? Damit der Channel nicht als FSK 18 da eingestuft wird, ja, deswegen auch, ne, guckt's euch, sucht's euch selbst im Play Store raus, ja, Slayaway Camp, eine wunderbare Satire beziehungsweise Parodie auf die alten 80er Splatter-Filme, ja, denn das ist mal ein Puzzlespiel der anderen Art, ja, also es ist am Anfang zwar relativ einfach, aber wie sich für einen guten Puzzler gehört, wird es dann recht schwer. Und zwar richtig schwer. So ein bisschen erinnert mich das an Sokoban, also nur so ganz entfernt. Ja. Man muss jedenfalls alle Leute zu Hackfleisch verarbeiten, die auf dem Bildschirm sind. Und dann in den Ausgang oder zum Ausgang laufen. ja, genauso skurril ist es. Blut, Splatter und alles Mögliche kann man aber abschalten. Ja, wenn man sagt, nein, ich bin eine zarte Seele, ja, ich will ein Puzzler, aber ohne Blut, ja, kann man das alles ausschalten. Kein Gore, kein Blood, ja, und alles ist wunderbar. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Ne, aber wer natürlich Fan des 80er Jahre Splatter-Film-Jargons ist, ja, der macht hier das an und ich lache mich so kaputt. Ja. Ich lache mich so kaputt. Witzig gemacht, das Ganze, wie gesagt, als Parodie. Schon alleine die Namen dieser Filme. Man ist also so ein Protagonist und muss da also quasi einen Film nachstellen, Filmszenen. Ja. Und die Filme haben dann so lustige Namen wie Gory Valentine, ja, oder so. Also es ist schon faszinierend. Ne? Slayaway Camp ist damit eins der skurrilsten Puzzler, die es auf dem Markt gibt. Aber es braucht auch eine gewaltige Menge Hirnschmalz, um die richtigen Abläufe von Bewegungen zu machen. Eine falsche Bewegung kann dazu führen, dass man das Level nicht mehr lösen kann. Deswegen wird der Zurück-Button euer dauerhafter Begleiter sein. Denn man muss alles Mögliche berücksichtigen, auch dass die unter Umständen abhauen, wenn man in die Nähe kommt. Also muss man die erstmal nur erschrecken, dass die irgendwo anders dahinlaufen, ja, und somit den Weg blockieren, damit man eben dort überhaupt weiterkommen kann. Ja. Wie gesagt, es ist sehr skurril und macht aber Riesenspaß. Ja? Slayaway Camp, nichts für zarte Seelen, es sei denn, ihr nehmt den Modus, da hat irgendein komischer Name, ich weiß nicht, ich habe mich auch kaputt gelacht, habe es aber vergessen, ja? Den Teams-Modus oder sowas. Ne? Und dann könnt ihr das auch ohne die schönen Elemente spielen. Ja. 3,19 € kostet Slayaway Camp. Kein Cent zu viel, meiner Meinung nach. Am besten mal angucken. Im Internet findet ihr auch einige Videos davon. Die Screenshots sagen jetzt nicht so viel aus. Die Grafik ist auch, wenn man so will, im 80er-Jahren-Stil ein bisschen blockisch gemacht. Ja, so Retro, aber trotzdem 3D. Ganz komisches Gefühl. Also wie so ein 8-Bit-Retro-3D-Game. Ja, ganz, ganz cool, finde ich. Und ja, also ich bin da dauernd am Lachen. Ja, und manchmal so diese VHS-Störungen oder so, das ist gewollt, ja, als ob ihr so ein VHS-Tape anguckt. Ja, ja. Gar nicht übel. Gut. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Immer gerne gesehen. Die Community findet ihr auf YouTube, The Netcasts. Da könnt ihr dann im Diskussionsforum oder im Videobeitrag jeweils einen Kommentar abgeben. Die Links sind einige Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Und bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com, sonst landet ihr irgendwo anders. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif, esst nicht so viel Oreos und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.